Warum müssen wir Gott im Namen Jesu Christi um die Gnaden bitten? Wir müssen Gott im Namen Jesu Christi um die Gnaden bitten, weil er unser Mittler ist und wir uns deshalb nur durch ihn dem Throne Gottes nahen können. Der heilige Paulus ganz ausdrücklich gibt einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Den Menschen Jesus Christus, also Jesus Christus in seiner menschlichen Natur. Er ist der Mittler der Gnaden, der uns ja auch die Gnade verdient hat durch seine menschliche Natur, die mit der göttlichen verbunden ist.